Ärztin eigentlich sehr nett, die Schwestern bei voller Praxis überfordert. So lautet die Bewertung einer Berliner Kinderärztin beim Online-Portal docinsider.de. Über einen Kardiologen schreibt ein Patient dort: Erste Frage bei Anruf, wie sind Sie denn versichert? Da hätte ich schon auflegen sollen, für einen simplen Ultraschall über 2 Monate Wartezeit. Patienten bewerten immer häufiger ihre Ärzte auf Online-Portalen wie DocInsider, DocWatch, Helpster, Imedo oder meinguterarzt.de. Und nicht alle sind mit dem zufrieden, was ihnen in den Praxen geboten wird. Geklagt wird am meisten über lange Wartezeiten und unfreundlichen Umgang. Lob für die Ärzte gibt es, wenn sich der Patient gut informiert und ernst genommen fühlt. Je nach Online-Portal hat der Patient Platz für eine persönliche Beschreibung oder er kann seine Bewertung anhand eines vorgegebenen Fragenkatalogs abgeben. Viele Internetportale verbinden beides. Ein paar Zeilen für den individuellen Eindruck und dann noch Sternchen oder Pluszeichen für 3 bis 12 Fragen zu Praxisausstattung, Umgang und Heilungserfolg. Am Ende entsteht so ein Gesamturteil, wie man das von eBay kennt. Vielen Ärzten ist diese Form der Bewertung ihrer Arbeit ein Graus. Dass die AOK nun mit dem AOK-Arztnavigator sogar ein eigenes Portal plant, erbost die Mediziner. Laien könnten keine adäquate Beurteilung über die Qualität einer medizinischen Behandlung abgeben, lautet die Kritik. Unzufrieden wären Patienten zumeist dann, wenn der Arzt ihnen nicht das gewünschte Medikament verschreibt oder ihnen eine unangenehme Diagnose mitteilt. Durch die anonyme Bewertung im Netz gäbe es zudem keine Möglichkeit für den Arzt, auf die Kritik zu reagieren. Viel zu schnell entstehe so ein falsches, oft negatives Bild, was einer Vorverurteilung des Arztes gleichkäme.